Byzanz. Vergessenes Rom am Bosporus. Byzantinisches Reich im 6. Jahrhundert nach Christus. Nach und nach entwickelt sich aus dem Oströmischen Reich ein neues, eigenständiges Kaiserreich, Byzanz. Wichtigster Kaiser des spätantiken Byzantinischen Reiches ist zweifellos Justinian I. Während seiner Regierungszeit wird die Hagia Sophia, die durch einen Brand vollständig zerstört worden war, in neuem Glanz wieder aufgebaut. Lange ist die Hagia Sophia mit ihrer monumentalen Kuppel die größte und bedeutendste Kirche der Christenheit. Bis heute ist sie das Wahrzeichen Istanbuls. Justinians fast 40 Jahre währende Regentschaft endet im Jahr 565. Seine Herrschaft stellt eine wichtige Übergangszeit vom spätantiken, römisch geprägten zum mittelalterlichen byzantinischen Staat dar. Viele Gelehrte sehen in ihm den letzten römischen Imperator. Justinian I., so wichtig seine Regentschaft für Byzanz auch gewesen sein mag, hinterlässt seinen Nachfolgern ein Reich, das außenpolitisch in einer tiefen Krise steckt. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts besetzen die Langobarden weite Teile Italiens, das Justinian erst wieder unter einer großen Kraftanstrengung für das Reich gewonnen hatte. Und auch der Volksstamm der Slawen dringt immer weiter auf den Balkan vor. Zur Eskalation der Krise kommt es um 600 mit dem Angriff der Perser. Schon seit dem 3. Jahrhundert hat sich das persische Großreich der Sassaniden zu einer Großmacht im Osten und zu einem ernstzunehmenden Gegner, zunächst für das römische und später für das byzantinische Imperium, entwickelt. Es gelingt den Persern unter Großkönig Chosrau II. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts sogar zeitweilig die Herrschaft über einige östliche byzantinische Provinzen an sich zu reißen. Um 620 kontrollieren die Sassaniden sogar Ägypten und Syrien, die beiden reichsten und wichtigsten Provinzen der Byzantiner. Ein herber Schlag für die Herrscher im Kaiserpalast von Konstantinopel. Aber die Menschen im Byzantinischen Reich leiden nicht nur unter den Angriffen feindlicher Völker. Auch aus ihrer eigenen Mitte droht ihnen Gefahr. Mit der Regentschaft Kaiser Phokas zieht im Jahr 602 die sprichwörtliche Geißel der Menschheit in den Palast von Konstantinopel ein. Seine 8 Jahre währende Herrschaft stellt einen Tiefpunkt in der Geschichte des Byzantinischen Reiches dar. Schon sein Äußeres schreckt seine Untertanen ab. Unter einem Gewirr roter Haare sind buschige, zusammengewachsene Augenbrauen und eine lange, das ganze Gesicht querende Narbe zu sehen, die scheinbar rot zu glühen beginnt, sobald der Kaiser sich in einen seiner gefürchteten Jähzornanfälle hineinsteigert. Phokas ist aber nicht nur hässlich, sondern auch, und das ist sehr viel schlimmer, trunksüchtig, lasterhaft und äußerst brutal. Nichts, so wird ihm nachgesagt, liebt er so sehr wie den Anblick von Blut. Bis zum Beginn seiner Herrschaft sind Folterungen in Byzanz die Ausnahme. Mit Kaiser Phokas aber werden sie zum grausamen Alltag. Blendungen und Verstümmelungen aller Art werfen einen düsteren Schatten über das Reich. Als Phokas der Persergefahr nicht mehr Herr wird und seine Untertanen unter seiner Grausamkeit zugrunde zu gehen drohen, kommt die Erlösung über das Mittelmeer aus Nordafrika. Aus Karthago macht sich ein junger Mann namens Herakleios auf, die byzantinische Heimat zu retten. Vor den Persern und vor Phokas. Sein Vater, zu dieser Zeit karthagischer Statthalter, verfügt über die nötigen finanziellen und militärischen Mittel, um diese gewagte Expedition auszurüsten. Im Herbst des Jahres 610 erreicht Herakleios endlich Konstantinopel. Schon vor seiner Landung hat er die geheime Botschaft erhalten, man werde ihn dort mit offenen Armen als Befreier empfangen. In der Tat muss den gebeutelten Byzantinern der blondgelockte, kräftig gebaute und gerade einmal 36 Jahre alte Herakleios wie ein Gott erschienen sein, als er sich der jubelnden Menge auf den Treppen des Kaiserpalastes präsentiert. Unmittelbar darauf wird er zum byzantinischen Kaiser gekrönt. Doch was passiert mit Phokas? Gleich nach seiner Landung hat Herakleios den blutrünstigen Herrscher unter dem Beifall der Menge gefangen nehmen lassen. Sein Schicksal ist in Anbetracht der unhaltbaren Zustände im Reich besiegelt. Mitsamt seinen Gefolgsmannen und Helfershelfern wird Phokas auf der Stelle hingerichtet. Nun steht Herakleios vor einer schwierigen Aufgabe. Noch kein Regent vor ihm hat das byzantinische Reich in einem derart desolaten Zustand übernommen, im Inneren wie im Äußeren. Im Westen haben die Stämme der Awaren und der Slawen den Balkan überrannt. Im Osten kann man die persischen Wachfeuer, die auf der gegenüberliegenden Seite des Bosporus brennen, bei Nacht sogar sehen. Der Kampf gegen Persien wird für Herakleios zur Lebensaufgabe. Schon bald ist klar, dass dieser Krieg mehr ist als der verzweifelte Versuch, einen militärischen Feind niederzuringen. Der Konflikt mit den Sassaniden wird zum Religionskrieg, zum Kampf der Streitmacht Christi gegen die heidnischen Anbeter des Feuers. Schließlich haben die Perser 613 Damaskus und nur ein Jahr später Jerusalem erobert und kaum einen Christen am Leben gelassen. Zu allem Überfluss bemächtigen sich die Sassaniden bei ihrem Raubzug durchs gelobte Land auch noch der heiligsten Reliquien der Christenheit. Das Kreuz Jesu und die meisten anderen Reliquien der Kreuzigung Christi, darunter auch der heilige Schwamm, der in Essig getaucht dem Gekreuzigten dargeboten worden war, werden nach Ktesiphon, dem heutigen Bagdad, gebracht. Der Kampf gegen die Perser wird Herakleios fast 20 Jahre lang in Atem halten. Unzählige Schlachten werden geschlagen, Konstantinopel einmal sogar fast erobert. Erst am Pfingstsonntag des Jahres 628 lässt Herakleios seinem Volk die frohe Botschaft von der hohen Kanzel der Hagia Sophia herab verkünden. Nach Jahren des Kampfes hat der Kaiser den sassanidischen Feind zum Frieden gezwungen. Persien muss sämtliche eroberten Gebiete zurückgeben und alle Kriegsgefangenen freilassen. Auch das heilige Kreuz Christi und alle übrigen Passionsreliquien sind wieder im Besitz der Christenheit. Herakleios selbst kehrt erst im September im Triumph in seine Hauptstadt zurück. Vor ihm her wird das Kreuz Christi getragen. Hinter ihm trotten vier Elefanten, die ersten, die man in Konstantinopel zu Gesicht bekommt. Die Prozession schreitet langsam durch die Straßen der Kapitale auf die Hagia Sophia zu. Dort wird das Heilige Kreuz im anschließenden Dankgottesdienst langsam aufgerichtet, bis es senkrecht vor dem Hochaltar steht. Für viele Zuschauer ist dies einer der bewegendsten Momente in der bisherigen Geschichte der christlichen Kirche. Doch was ist unterdessen aus dem strahlenden Herrscher geworden, der vor 18 Jahren in Konstantinopel landete? Obwohl erst Mitte 50, ist Herakleios verbraucht, alt und krank. Er hat sich für Byzanz aufgerieben. Ihm ist es zu verdanken, dass das Reich der Sassaniden fortan keine ernstzunehmende Bedrohung mehr darstellt. Frenetisch wird er als Bewahrer und Befreier des Christentums gefeiert. Doch die Persergefahr ist kaum abgewendet. Da erscheint auch schon der nächste Gegner am christlichen Horizont. Die vom muslimischen Glauben angetriebenen Araber machen sich auf, die Welt zu erobern. Ihnen hat auch Herakleios nichts entgegenzusetzen. In der entscheidenden Schlacht am Jarmuk, einem Nebenfluss des Jordans, unterliegt sein Heer im August 636 der geballten Macht der arabischen Streitkräfte unter dem Kalifen Umar ibn al-Khattab. Mit einem Schlag ist der ganze Südosten des Byzantinischen Reiches, einschließlich Palästina und Syrien, verloren. Am Boden zerstört stirbt Herakleios im Februar 641 in seinem Palast am Bosporus. Alles, wofür er gekämpft hat, scheint verloren zu sein. Im Gegensatz zum früheren Rivalen Persien, das trotz heftiger Gegenwehr der muslimischen Expansion zum Opfer fällt, kann sich das Byzantinische Reich erfolgreich gegen eine vollständige Eroberung durch die Araber wehren, auch wenn es sich nunmehr auf Kleinasien beschränken muss. Die militärische Krise und der Verlust wichtiger Provinzen an die Araber haben einschneidende Veränderungen im Innern des Reiches zur Folge. Die bereits unter Herakleios begonnene Abkehr vom römischen Erbe findet nun ihren Abschluss. Die spätantiken römischen gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen verschwinden und das Lateinische wird offiziell durch das Griechische ersetzt. Auch die römischen Ehrentitel werden abgeschafft. Der Kaiser nennt sich fortan nicht mehr Imperator oder Augustus, sondern wählt den griechischen Ausdruck Basileus, was so viel bedeutet wie König. Mitte des 7. Jahrhunderts ist der Wandlungsprozess vom Oströmischen zum Byzantinischen Reich, der bereits mit der Regentschaft Justinians des I. begonnen hatte, endgültig abgeschlossen. Obwohl der Tod des Herakleios Byzanz nicht unerwartet trifft, stürzt er das Reich erneut ins Chaos. In der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts setzen weiterhin arabische Überfälle dem ohnehin geschwächten Reich zu. Nur mit Mühe und Not kann Byzanz seine Gebiete in Kleinasien behaupten, verliert aber die strategisch und ökonomisch so bedeutende Seeherrschaft im östlichen Mittelmeerraum. Auch im Innern brodelt es. Denn trotz des verkleinerten Territoriums spaltet eine tiefe kulturelle und religiöse Kluft das Byzantinische Reich. Die Provinzen im Süden gehören seit dem 5. Jahrhundert mehrheitlich der monophysitischen, also der orientalisch-orthodoxen Kirche an, die mit der griechisch-orthodoxen Kirche im Norden heftig um theologische Fragen streitet und zur Spaltung der Bevölkerung beiträgt. Diese Unruhe spielt den arabischen Invasoren in die Hände, die die innere Zerrissenheit der Bevölkerung geschickt auszunutzen wissen. Neben den Arabern sind es in diesen Jahren vor allem die Slawen und die Bulgaren, die den Byzantinern auf dem Balkan das Leben schwer machen. Bald ist dort der Einfluss des weit entfernt residierenden Kaisers auf wenige Orte zurückgedrängt. Konstantinopel aber bleibt trotz aller Widrigkeiten die immer blühende Metropole und ist weiterhin eine der prächtigsten Städte der christlichen Welt. Daran ändern auch die zahlreichen Versuche der Araber nichts, die Stadt am Bosporus einzunehmen. Dreimal wird die byzantinische Kapitale in der Zeit von 626 bis 718 belagert, wie durch ein Wunder aber nie eingenommen. Mögen die Byzantiner auch von einer Fügung Gottes sprechen, die sie vor der Invasion der heidnischen Araber bewahrt hat, so ist es doch zu einem Großteil das Verdienst der überlegenen byzantinischen Flotte und ihrer geheimnisumwitterten Wunderwaffe, dem sogenannten griechischen Feuer, dass Konstantinopel nicht an die Araber fällt. Entwickelt hat die byzantinische Geheimwaffe ein Mann namens Kallinikos, Chemiker und Architekt aus dem syrischen Heliopolis. Bis heute ist die Zusammensetzung des griechischen Feuers nicht genau geklärt. Fest steht aber, dass eine auf Öl basierende brennende Flüssigkeit gegen die feindlichen Ziele, ob zu Wasser oder zu Land, geschleudert wurde. Das Ergebnis dieses Beschusses war für die Getroffenen fatal, setzte er doch weiträumig alles in Brand und war auch mit Wasser kaum zu löschen. Übersteht Byzanz das 7. Jahrhundert mehr schlecht als recht, so ist es im 8. Jahrhundert erneut eine hausgemachte Krise, die das Reich an den Rand des Untergangs manövriert. Kaiser Leon III., der ab 717 fast ein Vierteljahrhundert über Byzanz gebietet, ist militärisch zunächst erfolgreich. Ist er es doch, der gleich im ersten Jahr seiner Regentschaft die schwerste Belagerung Konstantinopels durch die Araber erfolgreich vereitelt und diese aus Kleinasien verdrängt. Auch auf dem Balkan und auf dem Gebiet des heutigen Griechenlands gelingt es ihm, ehemals byzantinische Gebiete zurückzuerobern. Doch es sind nicht die militärischen Erfolge Leons III., die in die Annalen der byzantinischen Geschichte eingehen werden, sondern seine Antworten auf folgende Fragen. Ist die Kunst eine Verbündete der Religion oder ihre größte Feindin? Lässt sich Gott bildlich darstellen? Und wenn ja, ist dies dann überhaupt erlaubt? Leon entscheidet sich für die Verdammung der Bilderverehrung, die seiner Meinung nach gegen das zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, verstößt. Im Jahr 726 entschließt er sich, ein Exempel zu statuieren. Ein wirkungsvolleres Objekt für sein persönliches Lehrstück hätte er wohl kaum finden können. Die goldene Christus-Ikone, die über dem nach Nordosten zeigenden Haupttor des Kaiserpalastes in Konstantinopel thronte. Dieses kostbarste und auffallendste Heiligenbild der Stadt lässt Leon zerstören und löst damit einen über ein Jahrhundert währenden Bürgerkrieg aus. Noch an Ort und Stelle stürzt sich eine wütende Gruppe Frauen auf den Anführer der Bilderzerstörer und lyncht ihn. Die Nachricht von der Zerstörung und der Entweihung der Christus-Ikone verbreitet sich rasend schnell. Überall kommt es zu Aufständen und zu Kämpfen zwischen Bilderverehrern und Befürwortern der kaiserlichen Zerstörungspolitik. Der sogenannte Bilderstreit ist in vollem Gange. Auch unter Leons Sohn, Konstantin dem V., der die bilderfeindliche Politik seines Vaters fortsetzt, kommt das Reich nicht zur Ruhe. Erst dessen Sohn Leon IV. Betreibt wieder eine Politik des Ausgleichs, aber auch unter ihm gehen die Unruhen noch eine Zeit weiter. Als er nach nur 5 Jahren auf dem Thron stirbt, reißt seine Frau Irene die Macht an sich, denn ihr minderjähriger Sohn Konstantin VI. Kann die Regierungsgeschäfte nicht führen. Irene ist eine machtgierige Frau. Um nichts in der Welt will sie die erlangte Macht wieder abgeben. Und so scheut sie auch nicht davor zurück, ihren eigenen Sohn im Jahr 797 ermorden zu lassen. Nun ist sie nicht nur Alleinherrscherin auf dem byzantinischen Thron, sondern auch die erste Frau, die in Byzanz regiert. Ihre Freude darüber jedoch währt nicht lange. Denn ihr Volk nimmt ihr den feigen Mord an ihrem Sohn übel. Irene ist verhasst und allerorts arbeitet man heimlich an ihrem Sturz. Irene ist es auch, die offiziell Kaiserin des Byzantinischen Reiches ist, als in Rom an Weihnachten des Jahres 800 Karl der Große zum römischen Kaiser gekrönt wird. Da Karl sich bewusst ist, dass Byzanz seinen Anspruch, das Erbe des römischen Kaiserreiches anzutreten, nicht ohne weiteres akzeptieren wird, schickt er im Sommer 802 Botschafter zu Irene mit einem Heiratsantrag. So hofft er, den Westen und den Osten wieder unter einer einzigen, seiner Krone zu vereinen. Irene ist nicht abgeneigt, den Antrag anzunehmen, da er ihr als Ausweg aus ihrer eigenen misslichen Lage erscheint. Die byzantinische Oberschicht jedoch sieht die Sache ganz anders. Karls Ansinnen wird nicht nur als Akt unglaublicher Arroganz wahrgenommen, sondern auch als Sakrileg. Denn aus byzantinischer Sicht kann der einzig legitime Nachfolger der römischen Augusti nur aus Byzanz kommen. Und so schreitet man im Oktober 802 zur Tat, um Schlimmeres zu vermeiden. Eine Gruppe ranghoher byzantinischer Würdenträger erklärt Irene für abgesetzt. Man verhaftet sie und verbannt sie auf die griechische Insel Lesbos, wo sie nur ein Jahr später stirbt. Doch auch wenn durch diesen Staatsstreich dem byzantinischen Reich eine weitere Demütigung erspart bleibt, ist das Unvorstellbare hiermit besiegelt. Karl der Große, ein Emporkömmling, ein ungehobelter Barbar, der weder lesen noch schreiben kann, ist vom Papst zum römischen Kaiser gekrönt worden. In Byzanz gibt es niemanden, der ihm diese Position streitig machen kann. Die alte Ordnung ist untergegangen, die Idee eines römischen Reiches endgültig zu Grabe getragen. Fortan wird es 2 Reiche geben, das Reich der Franken im Westen und Byzanz im Osten. Die christliche Welt ist unwiederbringlich gespalten. Nachdem wir uns nun ausgiebig den beiden großen Reichen gewidmet haben, die die Geschicke des christlichen Abendlandes an der Schwelle zwischen Spätantike und Mittelalter bestimmen, richten wir unseren Blick auf die Peripherie Europas im Nordwesten. Irland. Irland, die grüne Insel, hat eine bewegte und wechselvolle Geschichte. Seit jeher ist das rund 70.000 Quadratkilometer große Eiland Anziehungspunkt verschiedenster Völker, ob als Siedlungsraum oder als Ziel von Raubzügen. Die Besiedlung durch die Kelten ab dem 3. vorchristlichen Jahrhundert und die Ausbreitung des Christentums mehr als 600 Jahre später sind 2 Komponenten in der irischen Geschichte, die das Land, seine Menschen, Religion und Kultur bis ins hohe Mittelalter hinein entscheidend prägen.